Ich musste es tun. Ich bin mir beinahe entkommen. Das wird schon wieder mal auf Video aufgezeichnet. Ich möchte hier wirklich nicht auslassen. Ich glaube, ich habe ungefähr 20 Menschen getötet. Vielleicht 40. Ja. ihr Kopf platzen. PC versauert. Nein, da muss man doch noch Freundschaften knüpfen, um jedes Detail seines verfickten Lebens mit anderen zu teilen. Ja, Thomas hat eine Kackwurst geschissen. Möchtest du den Geruch mit ihm teilen? Nein! Wilfried möchte dich als Freund hinzufügen. Möchtest du akzeptieren?